Personen: Carla Kühn, 24 Jahre, Studentin der Germanistik an der Universität Heidelberg, schreibt ihre Examensarbeit. Dr. Andreas Möller, 36 Jahre, Dozent für Germanistik an der Universität Heidelberg, Freund von Gerd Eisenbart. Professor Gerd Eisenbart, 48 Jahre, Professor der Geschichte an der Universität Heidelberg, Freund von Andreas Möller. Markus Berg, 28 Jahre, Detektiv und freier Journalist, und Dr. Elisabeth Aumann, 32 Jahre, Kurzform Lisa, Detektivin. Gemeinsame Detektei Sirius in Köln. Ort der Handlung: Heidelberg.